Lügen Life ist Doku. So, nun wissen wir's genau, Hass ist keine Emotion, Hass ist ein Hobby. Zumindest haben das die gut bezahlten Recherchearbeiten des Lügen Lifes ergeben. Nur, falls ihr euch mal fragen solltet, was eigentlich mit euren schönen GEZ-Gebühren so gemacht wird. Die kriegt der Lifels, die dumme Sau, damit er freudestrahlend verkünden kann, es gehe um ein bizarres Paralleluniversum, in dem Menschen in den Wahnsinn getrieben werden, und natürlich um ihn selbst, wie er man bei dem Hass trotzt, obwohl andere, geringere Menschen bestimmt längst dem Wahnsinn anheimgefallen wären, oder? Kann ja auch unter keinen Umständen sein, dass die Knallköpfe alle schon schön bekloppt waren, bevor sie angefangen haben, ihre Beklopptheit ins Weltnetz hinauszublasen, nein, unter keinen Umständen. Beweisstück A, der dicke, fette Pfannkuchen. Beweisstück B, der reiche Bursche. Wer wird Beweisstück C? Mormon? Nadja Bardi? Noch keine Minute komplett und schon dreht der Lifels Ursche und Wirkung auf den Kopf, die dumme Sau. Und genauso steindumm geht es weiter, ein Ort, der ruhig dahin plätschert. Was ruhig ist, das plätschert nicht, du dumme Sau. Plätschern ist ein Geräusch. Und ein Ort ist keine Flüssigkeit, du dumme Sau. Und von der will er uns ins Internet führen, offenbar, weil das Internet hinter dem schaurigen Berg in Markt Emskirchen beginnt. Was für eine dumme Sau. Und hey, da verstecken sich hinter einer anonymen Maske. Was, alle hinter einer? Für solche Satzbaustellen gehört ihm eine NATO-Draht eingebundener Duden links und rechts um die Henkelohren gehauen, die im schneidenden mittelfränkischen Wind auch schon knallrot geworden sind. Der überdimensionierte Zinken hingegen bleibt unter der Schminke geschützt und gesund fischbauchweiß. Rollo, alle, was für ein hässlicher Vogel. Der erstmal Minuten schindet, indem er die erste Ducke nochmal macht, aber diesmal ohne Rainer. Der ist nur der Grund, warum die armen Inzuchtbauern am schaurigen Berg ihres Lebens nicht mehr froh werden. Rollo, alle, wer im Winter ohne Jacke, aber mit dem fetten Kind im Schlepptau zu Eppeleins Ruine latscht, um sich von einem windschiefen Fotzkop aus der Großstadt Mitgefühl vorheucheln zu lassen, der hat möglicherweise in seinem Leben dringlichere Probleme zu lösen als die paar Heide am Wochenende. So könnte der Nachbar mit den Herrenteten ja auch mal richtig Deutsch lernen ZB. Denn es spielt derweil mit drei Kabelträgern, die er aus der Stadt mitgebracht hat. Hier ihr Interview auf der Straße. Die Kuchenkinder kommen aus Baden-Württemberg? Ach so, deshalb haben sie an der Karre also ein Autokennzeichen aus der Südpfalz, du dumme Sau. Und Schweighöfer, natürlich tätowiert, natürlich im Xavier Naidoo-Fanshirt, wie es sich für solche Dullis wie den offenbar gehört, hilft dem Lifels dann noch, auch die einfachsten Drachenfakten durcheinander zu werfen. Also Rainer hat erst die Leute eingeladen, den Scherz zu kaufen und dann gedroht, allen die Prügel rauszuschmeißen? Aber sicher, genau so war's, du dumme Sau. Der einzige Grund, warum die dumme Sau gehasst wird, ist natürlich auch der, dass er über Cybermobbing berichtet. Oder liegt es eventuell daran, dass auch er anders ist? Dass er vielleicht nicht gehasst würde, wenn er normal große, normal funktionierende Geschlechtsteile hätte? Um diese Frage zu klären, trifft der Lügen-Lifel sich folgerichtig mit einem anerkannten Fachmann in Sachen Schwanek, dem Reichert Buschen, und latscht mit dem eine Weile durch Düsseldorf, natürlich nicht durch die Innenstadt, so dumm ist ja selbst der Lifels nicht, mit dem Reichert bei Tageslicht gesehen zu werden, der Volksgarten in Oberbilk tut's ja auch. Und wenn der Lifels hier von seiner unersättlichen Schwanzgier gepackt wird, ist immerhin schnell ein Gebüsch vorhanden, die Schande zu decken. Nach getaner Schweinerei kriegt der ebenso uneinsichtige wie unansehnliche Mann in den schlecht sitzenden Frauenkleidern immerhin noch eine kleine Tasse Kaffee spendiert, soll aber im Gegenzug gefälligst sagen, wie sehr er um sein Leben fürchtet, seit aggressive Gewaltbefürworter wie Dorian, Salahu alaihi wasalam, oder Heribert ihm folgen. Aber dazu ist er dann doch zu sehr Mann, sich hier für eine Tasse Kaffee als Angsthase abstempeln zu lassen und salbadert lieber von Selbstschutz und Verteidigungsmaßnahmen wie der letzten Rahinterwälder. Immerhin hat er ja auch den Lifels erstmal mit seiner unsichtbaren Maschinenpistole bedroht. Gut gebrüllt, Reichert. Wenn die wehrhaften Neger mal bei dir einsteigen, müssen sie mit einem deutschen Pinscher rechnen. Als Dankeschön darf sich der Reichert-Bursche dann vom Lifels noch als gruselig beschimpfen lassen, komm, dass der wieder allein ist. Auf welcher Seite stehst du eigentlich, du Umfalle, du dreckiger Opportunist, du ganz und gar windschiefe, dumme Sau. Weil aber Angst unbedingt zu Lifels Narrativ gehört, ist Angst eben der Grund, warum sonst niemand von den ganz vielen Fällen mit ihm reden will. So geht Recherche, Leute. Eure GEZ-Gebühren bei der Arbeit. Dass möglicherweise niemand mit dem Lifels reden will, weil er erstens lügt wie gedruckt, zweitens aus dem Hals riecht wie ein Skunk aus dem Arsch und drittens bisher noch jedes Interview mit der Aufforderung zur sodomitischen Schweinerei im nächsten Gebüsch beendet hat, verschweigt die Reportage wohlweislich. Die Schwanzgier treibt den Leifels als nächstes nach Paderborn, wo er sich von Luca Reconquistahammer erklären lässt, dass Twitter-Nutzer ganz normale Bundesbürger und teilweise auf Twitter miteinander vernetzt sind. Ach was. Hätte ich dir auch sagen können, du dumme Sau. Zur persönlichen Ehrenrettung fügt Leifels hier die baumdicke Lüge ein, seine Anwaltsdrohung sei natürlich nur ein soziales Experiment gewesen, mit der er mitnichten auf sein Wix-Video reagiert hat, sondern nur auf irgendwelche Bilder von ihm. Welcher Effekt die Idee dieses Experiment zeigt, verschweigt uns der Leifels. Stattdessen wieder bei Wind und Wetter auf die Straße, um sich mit Dorian, Salahu alai wasalam, zu treffen, der den Leifelsburschen konsequent duzt und von dem ebenso konsequent gesiezt wird, so muss das, so schafft man eine Gesprächsbasis. Weil von Dorian, Salahu alai wasalam, nicht zu erwarten ist, dass er seine unglaubliche fürchterbare Angst eingesteht, oder nach dem Interview sein stattliches Gemächt hinhält, kriegt er auch erst gar keinen Kaffee spendiert. Und eins richtige, waschechter Heder ist er auch nicht mehr, sondern ein Kritiker. Falsche Person eingeladen, Leifels, du dumme Sau. Und weil der das bei Durchsicht des Materials wohl auch gemerkt hat, schneidet man Dorian, Salahu alai wasalam, einfach mehr oder weniger vollumfänglich wieder aus der Doku raus, nicht etwa, weil er nicht mehr zum Thema passt, sondern, weil der Lügen Leifels einfach seine Glaubwürdigkeit anzweifelt. Man kann nicht hören, was er sagt, aber glauben kann man ihm nicht, basta. Und eigentlich ist es ja seine Schuld, dass heute noch die Kuchenkinder in hellen Scharen zur Schanze pilgern, die hat er doch eigenhändig dahin eingeladen. Und der Erfinder von Siftwitter ist der obendrein und vermutlich hat er auch den Reichstag angezündet und hinterher behauptet, die Juden waren's. Könnte zumindest der Lügenleifels auch noch einfach so behaupten und es wäre ungefähr genauso sinnvoll. Rollo, alle, was für eine dumme Sau. Zurück in Emskirchen darf sich jetzt Jenner über die Kuchensöhne beklagen. In der Doku heißt er zwar Aldo, aber Lügenleifels hält den richtigen Namen auf dem Handy natürlich sofort in die Kamera, die dumme Sau. Und lässt sich von Gino Räuberpistolen servieren, wie Affenkeks den armen Spaghettoni an den Rand des Ruins und in die Nervenheilanstalt telefoniert hat. Es wird wirklich höchste Zeit, mal jemand auftreten zu lassen, der wenigstens noch halbwegs alle Nadeln an der Tanne hat. Also auf zum Adventsmarkt und den Bürgermeister vor die Cam gezerrt, der natürlich sagt, Cybermobbing, BFFF, Blödsinn, Internet aus und Ruhe ist, Trolle werden ignoriert, fertig ist die Laube. Wie der Bürgermeister dem Lügenleifels noch die Leviten liest, ist natürlich rausgeschnitten. Stattdessen filmt der Leifels sich selbst, nachdem er aus den Augen geschwitzt hat, während auf der Tonspur traurige Musik läuft. Kannst du dir echt nicht ausdenken. Nachdem ihm der Staatsanwalt dann nochmal haarklein erklärt, dass er keine Freunde hat, kündigt der Leifels noch an, demnächst zur Lolizei zu gehen. Vorher ist aber nochmal einer der Kabelträger dran, der einen anonymen Heider spielen muss, mit dem der todesmutige Leifels sich trifft, um sich einen Haufen Allotria anzuhören. Und weil der ihm in den Kram passt, wird diesmal auch nichts angezweifelt. Wird schon alles stimmen, so wie auch das ganze Treffen ganz bestimmt in einem griechischen Lokal stattgefunden hat und nicht etwa im Paulaner Garten. Fällt auch bestimmt nicht auf, wenn Leifels den Kabelträger ein bisschen ARD-Equipment in die Hand drückt und sie zum zweiten Mal vor die Schanze stellt. Ganz zuletzt hat der Lügenbursche dann noch eins heißes Date mit einem hauptberuflichen Mobbingopfer, der sich sehr darüber wundert, dass in einem freiheitlich-pluralistischen Staat noch keine Gesetze bestehen, die es den Leuten ganz einfach verbieten, im Internet gemein zu sein. Das passt auch dem Leifelsburschen nicht. Also wünscht er sich ein Ende der Anonymität im Netz. Und härtere Gesetze. Und beendet seine dreiviertelstündige Farce mit einer flammenden Anklage der Meinungsfreiheit. Schließlich weiß er ja, wer den ganzen Schamott bezahlt hat und was von ihm und seinesgleichen erwartet wird, diesem eierlosen Wunder, diesem haltlosen Lügner und Wortverdreher, dieser einfach nur steindummen Sau. Halt, stopp, am Ende kommt der Gegenwartsdennis nochmal ins Bild, also der, dem irgendein haltloser Witzbold das schüttere Haupthaar blondiert hat. Der weiß natürlich, was ihm jetzt blüht, also wünscht er sich Counterspeitsch, Rollo, alle, kannst du lange drauf warten, droht zur Sicherheit nochmal mit der Lolizei und fragt uns ganz ehrlich, wie's dann jetzt im Internet weitergehen soll. Rollo, alle, wenn du mich fragst, ohne dich, du dumme Sau.